diesem Podcast zeige ich dir, warum du dein Ego auf die Seite stellen solltest und dein Unternehmen besser ohne dich an operativer Stelle auskommen muss, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Du meinst, wenn du dich überflüssig machst, würde dein Unternehmen Schiefbruch erleiden, stimmt's? Wenn du dich einfach von heute auf morgen aus dem Staub machst, wird dem so sein. Was genau möchte ich dir nun ans Herz legen? Du solltest dich langsam aber sicher aus der operativen Ebene zurückziehen und hier die talentiertesten und fähigsten Köpfe einsetzen, die du finden kannst. Ja, aber dann verliere ich ja den Draht zur Basis, zu meinen Mitarbeitern, zu den Kunden und zum Markt. Das sagt deine innere Stimme in etwa, stimmt's? Dass dem nicht so ist, erfährst du in diesem Kapitel. Weiterhin wollen wir anschauen, wie die Rollen in einem Unternehmen verteilt sind und welche dieser Rollen wann für dich als Unternehmer wichtig sind, um welche Vorteile es langfristig mit sich bringt, wenn es dir gelingt, dich selbst überflüssig zu machen. Bei unseren kleinen und mittelgroßen Kunden, 20 bis 300 Mitarbeitenden, stelle ich immer wieder Folgendes fest. Wenn du ebenfalls in einem solchen Unternehmen tätig bist, kennst du sicherlich das wohlige Gefühl, wenn Mitarbeiter zu dir kommen, um dich um Unterstützung bei einer Lösung eines schwierigen Problems bitten. Es gelingt dir, du bist stolz und deine Mitarbeiter bewundern dich. Das gibt dir das gute Gefühl, gebraucht zu werden. Und überhaupt würde dein Unternehmen ohne dich überhaupt nicht existieren. Du bist die wichtigste Person im Unternehmen. Daran gibt's nichts zu rütteln. Solche Situationen nähren jedes Ego. Doch nährt das wirklich auch langfristig dein Unternehmen? Und nähren solche Unternehmen auch nachhaltig die ganze Wirtschaft? Ich habe viele kleinere und mittlere Unternehmen betreut und bin heute überzeugt, dass das oben beschriebene einem alten Geist angehört. Die negativen Aspekte von Unternehmen, in denen noch dieser alte Geist vorherrscht, zeigen sich dann folgendermaßen. Fehlt der Unternehmer wegen Urlaub, Weiterbildung, Kundentermine etc., bricht operative hektisch aus. Informationen werden so gut, es geht zusammengetragen, es wird gemutmaßt, telefoniert, diskutiert und so weiter. Auf diese Weise werden viele Mitarbeiter beschäftigt und somit ihrer wertvollen Zeit beraubt. Genau dies erlebte ich mit einem Geschäftspartner, der versuchte, das Unternehmen in diesem alten Geist zu führen. Alle Druckaufträge mussten über ihn laufen. Sogar kleine Aufträge, wie das Drucken von einigen hundert Kundenflyern, mussten über seinen Tisch gehen. Was genau er machte, wusste niemand. Fakt ist, dass die Angebote der Druckereien nach seiner Interventionen teurer oder aber günstiger wurden. Warum das so war und nach welchen Regeln dies funktionierte, blieb im Dunkeln. Für mich gehen solche Spiele natürlich nicht auf, da will ich Klarheit. Schlussendlich zahlt der Kunde ja für seinen Drucksachen einen Preis. Und dabei sollte er einen fairen Preis bekommen. Als ich recherchierte und den Geschäftspartner zur Rede stellte, war die ganze Sache schnell aufgeklärt. Erstens, pauschal bekamen wir als Agentur pro Druckauftrag jeweils 5% Provision. Zweitens, je nach Kunde schraubte er das Angebot nach oben oder nach unten. Drittens, wenn er das Angebot zu Ungunsten der Kunden hochschraubte, erhöhte sich seine Provision um diesen Betrag. Aber das Schöne an solchen von einem alten Geist beseelten Spielen ist, dass diese irgendwann auffliegen. So auch in diesem Fall. als nämlich der Geschäftsführer der Druckerei gefeuert wurde. Dem neuen Geschäftsführer fiel die Sache schnell auf und die Zusammenarbeit galt als beendet. Es kam sogar noch schlimmer. Und nach erfuhren die Kunden, dass sie über den Tisch gezogen wurden. Wir wollen uns nun die vielen Vorteile anschauen, wenn es dir im Laufe der Jahre gelingt, dich operativ überflüssig zu machen. Doch bevor wir zu den Vorteilen kommen, möchte ich dir den Weg dahin erklären. Achtung, es gibt folgende Einschränkungen. Sollte dein Unternehmen weniger als 10 Mitarbeiter haben, stellt es eine größere Herausforderung dar, diesen Weg zu gehen. Beziehungsweise es gibt hierbei einiges zu beachten. Das Vorgehen ist jedoch dasselbe, bis auf die Tatsache, dass du deinen operativen Überflüssigkeitsgrad weniger stark ausbauen kannst. Der Grund hierfür ist einfach. Bei weniger als 10 Mitarbeitern kannst du es dir nicht leisten, Abteilungsleiter oder gar einen 100% Stellvertreter einzustellen. Dein Stellvertreter muss in diesem Fall nebenbei noch andere Aufgaben erfüllen, wie in der Produktion, im Verkauf, in der Administration etc. Ansonsten geht die Rechnung rein finanziell eben nicht auf. Kommen wir nun auf die versprochenen Rollen in einem Unternehmen zu sprechen. Es gibt in jedem Unternehmen Fachkräfte, einige Manager und nur einen Unternehmer. Die Fachkräfte und Manager arbeiten im und du als Unternehmer arbeitest am Unternehmen. Wenn wir mit unseren Kunden in den Prozess der Analyse der Rollen einsteigen, die der jeweilige Unternehmer wahrnimmt, sieht die prozentuale Verteilung in etwa so aus. 80% Fachkräfteaufgaben, 15% Manageraufgaben und nur 5% Unternehmeraufgaben. Wir setzen uns das Ziel, die Verteilung der Aufgaben in 3 bis 5 Jahren so zu ändern, dass diese schlussendlich so aussieht. 20% Fachkräfte, 30% Manager und 50% Unternehmeraufgaben. Danach kann die Rollenverteilung nochmals zugunsten von Unternehmeraufgaben umverteilt werden, was aber je nach Branche und Unternehmen unterschiedlich ist. Die folgende Liste soll dir eine Idee von den Aufgaben je Rolle geben. Fachkräfteaufgaben sind beispielsweise Rechnungen schreiben, Zahlungen auslösen, im Verkauf tätig sein. Manageraufgaben können sein Auswertungen der Arbeitszeiten, Nachkalkulationen, Lagerbestände überprüfen und Bestellvorgänge optimieren, Schulungskonzepte anpassen. Und typische Unternehmeraufgaben sind zum Beispiel Vision formulieren, alle Mitarbeiter mit der Vision anstecken und das Feuer am Lodern halten, das Unternehmen schlüsselfertig machen und frühzeitig einen Nachfolger aufbauen. Je mehr es dir gelingt, Unternehmeraufgaben wahrzunehmen, desto wertvoller wird dein Unternehmen. Es wird von dir unabhängiger, deine Mitarbeitenden müssen nicht motiviert werden und genießen die hohe Eigenverantwortung. Das wiederum wirkt sich auf deren Leistungsfähigkeit aus. Die Kunden kaufen nicht wegen deinem Gesicht, sondern weil dein Unternehmen einen hohen Nutzen stiftet. Und du profitierst am Tag X, wenn du dein Unternehmen in die nächste Generation überführst. Denn solche Unternehmen, welche nicht personenbezogen sind, sind begehrt. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter